Achso, hallo? Bin ich schon auf Sendung? Okay, dann. Die nachfolgende Sendung wurde für einen zugangsoffenen Sendeplatz auf Radio Tonkuhle produziert. Verantwortlich für den Inhalt dieser Sendung sind die Intona Romore Redaktion unter Leitung von Dr. Andreas Hoppe, Matthias Meyer und den Autoren der jeweiligen Sendung. Hallo? Hallo, hört man mich noch? Gleich geht's los. Intona Romore? Hier geht's um ungewöhnliche Musik im Radio. Kein Ort. Subkultur und Kunstwimmel im Oberdeck Hannover. Ein Feature von Sebastian Kunas, Nikolas Schneider und Nadine Grobeis. Das Oberdeck ist ein Veranstaltungsort, also ist im Prinzip eigentlich der Ort, an dem... ist dieses Prinzip der, ja, der Selbstausbeutung, ne, dass man Dinge macht, die sozusagen die Kulturlandschaft bereichern, aber eben überhaupt nicht finanziell honoriert werden. So, ne? Und das ist, ich sehe da keinen Ausweg. Also das scheint das einzig mögliche Prinzip zu sein, wie man es halt wirklich unabhängig auf die Beine stellen kann. So, das ist die einzige Möglichkeit und ich habe mich damit abgefunden und die anderen glaube ich auch alle und wir machen es einfach auf diese Art und Weise. Ne? Also im Prinzip ist das Oberdeck ein behelfsmäßiger Name für einen Dunstkreis von Leuten, die halt allesamt sehr kulturinteressiert sind und auch selber kulturschaffend sind. Wir sind sowas wie ein halb privater Kunstverein und machen eben in diesen Räumlichkeiten dort in Hannover in der Calmberger Neustadt regelmäßig kulturelle Veranstaltungen, schwerpunktmäßig Konzerte, aber auch Vortragsabende, Kunstausstellungen, Kunstaktionen etc. Aus dem Oberdeck. Vulcano the Bear. 30. Juni 2011. If anybody tries, it's still... Widder, 21. März bis 20. April. Sommer, Sonne, Flutschwinger. Warum eigentlich nicht? Stier, 21. April bis 20. Mai. Sie wollen im Mittelpunkt stehen? Dann strengen Sie sich mal an. Der Affe kriegt nur Zucker, wenn er bellt. Okay, ja, also mein Name ist Pit Noack. Also das ich, ne? Michael Bruns. Und, ja, ich bin selber bildender Künstler. Ich bin halt zwar nicht von Anfang an dabei, sondern wirklich dann, ja, 93 wegen dieser Fanzine-Geschichte damals ein Interview gemacht. An der Hochschule für Bildende Künste Braunschweig studiert, mit dem Schwerpunkt Klanginstallation. Seitdem dabei als Zuschauer, als helfende Hand und dann später auch als Mitorganisator und so weiter von Konzerten oder irgendwelchen Abenden, die halt stattgefunden haben. Bei uns läuft eben alles, was irgendwie ein bisschen anders, ein bisschen abseits vom Mainstream ist. Und das kann dann aber auch wirklich Free Jazz sein oder Noise oder moderne Improvisationsmusik. Lässt sich auch gar nicht auf bestimmte ästhetische Formen oder so reduzieren. Das kann auch Neofolk oder Antifolk oder Blues oder was auch immer sein. Laute oder aggressive Noise-Sachen oder wirklich sehr, sehr freie Sachen irgendwie. Wichtig ist uns halt die hohe künstlerische Qualität und der eigenständige Charakter. So eine Idee oder so ein Wille zum Experiment irgendwie. Also wir haben mit Sicherheit keinen kulturpädagogischen Ansatz. So ein Ding, was wirklich eine Nische besetzt. Also es ist tatsächlich sogar so, dass unser Schwerpunkt eigentlich bei internationalen Künstlern liegt. Das ist im Normalfall so, dass die aus ganz Europa oder sogar USA oder Japan oder sonst woher kommen. Und es gibt halt einfach gerade in diesem Bereich der nicht kommerziellen, nicht Mainstream Musik gibt es eine riesige, eben international sehr stark vernetzte Szene, die man so ein bisschen unter diesem Stichwort Do-It-Yourself zusammenfassen kann. Und dass es auch ganz wenig läuft über, ich sag mal, so diese Indie-Marketing-Strategien, die es ja mittlerweile gibt. Also, ne, das, was sich Indie nennt, ist ja im Prinzip schon so eine Arbeitsweise, die sich über die Jahre jetzt so, sag ich mal, so marktförmig ausgerichtet hat auch. Ne? Da gibt es jetzt Booking-Agenturen für alles und damit haben wir eigentlich nichts zu tun. Was ein Unterschied zu vielen anderen Veranstaltungsorten ist, ist, dass wir auf jeden Fall ganz klar nicht kommerziell arbeiten. Also wir verdienen kein Geld und wir wollen auch kein Geld verdienen. Es ist im Gegenteil so, dass wir eben draufzahlen. Also man muss sich das so vorstellen, dass die Personen, die dort die Veranstaltung durchführen und bauliche Maßnahmen machen, alle auch noch selber Eintritt bezahlen. Und wir sind halt ziemlich lose organisiert. Also es ist jetzt so, dass im Prinzip alle, die bei uns aktiv sind, das heißt also, die auch mal Toiletten putzen, die Miete bezahlen etc., im Prinzip dort Veranstaltungen machen können. Und es gibt jetzt kein oberstes Plenum, was darüber entscheidet, was im Oberdeck halt passieren darf und was nicht. Das ergibt sich halt mit so wenig Diskussionen wie möglich. Der harte Kern sind vielleicht so 10 Leute. Also wir haben, also seitdem ich dabei bin, haben wir über 100 Konzerte veranstaltet. Und ich hab, wie gesagt, selber Kunst studiert und ich habe gerade bei dieser Reihe habe ich mit Sicherheit mehr über Kunst gelernt als irgendwie in meinem gesamten Studium. Einfach durch direkten Kontakt, durch eingebunden sein in die direkte Aktion von Künstlern, die halt vor Ort arbeiten. Das deckt sich halt sehr stark, glaube ich, mit diesem Do-It-Yourself-Gedanken, dass halt Kultur nicht irgendwas ist, was ganz weit weg ist, was andere machen, was man irgendwie auch nicht richtig versteht, sondern dass es im Prinzip jeder machen kann und dass es primär etwas ist, was zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort passiert. Wir haben darauf Bock und auf sonst gar nichts. Wir machen das und wenn das ein paar andere Leute noch irgendwie mitkriegen und erfreut, dann ist das vollkommen in Ordnung. So, ne? Also wenn 40 Leute da sind, sind wir ja auch voll oben. So, ne? Und wenn du die anderen Clubs nimmst, die sind dann teilweise auch, haben ja ganz andere Voraussetzungen, die sind größer, die müssen sich irgendwie anders unterhalten. Und bei dem Laden war das immer so, dass man da ziemlich befreit eigentlich drauf losmachen konnte, weil es eben alles so klein ist. Und dann ist es einfach ein Raum, der für alles bespielbar ist. Und jeder, der da einzahlt oder der sich da irgendwie zugehörig fühlt, kann dann da was vorschlagen. Ne? Und das funktioniert eigentlich so, ohne dass es da große Diskussionen gibt. Die verschiedensten Haltungen werden da auch respektiert. Also es gibt zum Beispiel auch Leute, die das als eigene Bühne verstehen. Ne? So, Knusti zum Beispiel, diese Dr. Breuel-Sachen macht. Der nutzt den Ort wirklich so für seine Show nur, für seine Kunst. Und das ist ja auch meistens wirklich gut. Ne? Und auch sehr eigen und völlig dem Ort entsprechend, aber ein völlig anderer Ansatz, weil er da seine eigenen wirren Kunstprojekte aufzieht. Sowjetunion, Eigentlich schon. Ich dachte auch, ich höre den Trab. Da sind sie. Ja, so zum Beispiel dieser DDR-Film, den Knusti immer fährt. Ne? Also er macht dann zu jedem 7. Oktober, macht er so Gründungstag der DDR, ne? Hält er dann so die DDR-Fahne hoch und hat dann so russische, also kleine Spielzeugpanzer, die dann überall rumfahren und dann werden Amiga-Platten gespielt und es hängt eine riesige DDR-Fahne im Fenster und so. Ne? Also es ist dann so eine humoristische Trotzreaktion, ne? Gegen den Wahnsinn, der sich hier umgibt und dann werden halt die Werte überhöht, ne, die das sozialistische andere Deutschland repräsentieren wollte oder sollte. Das ist eine Radiobotschaft. Liebe Match, viele Grüße aus Russland. Verbrennt die New Yorker Zeitschriften und hängt ein Porträt von Lenin an die Wand. Lang leben die Bolschewiki. Ne, wo dann auch die Frage ist, wäre sowas im Sprengel möglich? Wahrscheinlich nicht. Dann sagen die auch, hey, das war voll das unterdrückische Arschlochsystem und so weiter. Das kannst du jetzt hier so nicht abfeiern. Ne? Sowjetunion. 24. Oktober bis 22. November. Heute hat Ihnen das Schicksal die Spendierhosen bereitgelegt. Ziehen Sie sie an und gehen Sie unter Menschen. Sie können auch gerne bei uns vorbeischauen. Liz Albee, 26. März 2011. Thank you. Trampelsau, 21. Mai bis 21. Juni. Heute weiß Ihre Linke nicht, was Ihre Rechte tut. Lehnen Sie sich zurück und genießen Sie dieses Schauspiel. Krebs, 22. Juni bis 22. Juli. Stehen Sie neben sich. Herzlichen Glückwunsch. Nutzen Sie die Chance und überprüfen Sie Ihr äußeres Erscheinungsbild. Dieser Laden ist halt eben aus der Silke Abricht hervorgegangen. Entschuldigen Sie bitte, ich will gar nicht stören, bloß weiterhören. Jetzt die kurze Geschichte einer Mischlingshündin namens Silke. Ein kleiner Kellerclub in Hannover. Ein Laden, der sich im Keller desselben Gebäudes befunden hat. Privat, Biotop auch, irgendwie Schimmelpilz. There's a wonderful place I know. Er hat 22 Jahre lang existiert, oder 21. Listen to me. ...1989, Hannover, Langeweile. Als sich zum ersten Mal einige Leute im Keller des Hauses Königsworter Straße 20 trafen, hatte Hardcore-Konjunktur. Gerade in Hannover hatte sich um Glocksee und Korn eine unglaublich aktive Gemeinde breit gemacht. Damals waren die Läden voll, die Shows laut und sogar das Popmagazin Spex pisste sich in einer Titelgeschichte um Hardcore-Hausen vor Freude über so viel anarchische Power fast in die Hose. Die Musikindustrie konnte auch hierzulande schon mal üben, wie man demnächst das gesamte Indie-Wesen eingemeindet. Genau damit schienen die Leute nicht viel zu tun zu haben, die im damals schon feuchten Keller hockten. Sonst hätte man ja beim Hardcore mitgemacht. Entschieden näher war man da schon bei den hannoverschen Urpunks und DIY-Ikonen Kurt Schwitters und Fritz Hamann. Fritz Hamann, Fritz Hamann, Fritze, Expo Town, bis deinem größten Sohn dein Denkmal bauen. Der an ein an, der an. Wurde bald Silke Abricht getauft und vor allem als Proberaum benutzt. Immer mehr Musiker kamen dazu und nahmen, jenseits der Kulturindustrie, lange verloren geglaubte Fäden wieder auf. Das sagen jedenfalls die ersten Silke-Sampler, die seltsamerweise fast direkt an das völlig zerbombte Terrain längst vergangener NDW-Sternstunden anknüpften. Sowohl was das Medium, Kassette betraf, als auch den Inhalt. Dada, Schlager, Soundbasteleien. Knapp 10 Jahre zu spät und mit einer aber trotzdem Attitüde. Als wäre nichts gewesen. S.A.D. Silke Abricht. Silke Abricht. Wassermann, 21. Januar bis 19. Februar. Sie nehmen heute kein Blatt vor den Mund. Wer macht sowas auch schon? Am Anfang, als es da wirklich noch diese Phase gab, dieses Sturm- und Drang-Ding irgendwie, wir machen das jetzt auf und so. Und da war das was völlig Neues und da waren dann auch, also ne, plötzlich kommen da 250 Leute und es ist total voll und so. Da war dann ein bisschen mehr Power hinter den Veranstaltungen. Na klar, die Partys und so, das war alles ekstatischer und... Dass nach dem Konzert halt noch die ganze Nacht richtig laute Musik lief und getanzt wurde oder auch regelmäßig House- und Elektro-DJs aufgelegt haben, was natürlich alles sehr spaßig war. Ein Wochenende für die Kunst und das andere quasi dann Party, ne? Es gab auf jeden Fall früher in diesem ganzen Silke-Umfeld wesentlich mehr aktive Bands. Das war alles, es war wirklich nur Hannover und nur der Ort, die Bühne quasi für diese Szene, die sich da um diesen Ort gruppiert hat. Und das war, ging so die ersten 5 Jahre, würde ich sagen. Ziemlich gut, auch mit hohem Output an Plattenveröffentlichung, Kassetten und so weiter. Da hat irgendwie ja dieses Endurkult-Label, ich müsste jetzt lügen, aber ich glaube schon, dass die da bis 95 schon so 70 Veröffentlichungen oder so hatten. Und das meiste war davon wirklich Hannover-Kram. Das waren alles Leute, die da in dem Laden auch rumhingen und hier gewohnt haben und das Ganze mehr oder weniger mit aufgebaut haben. Waage, 24. September bis 23. Oktober. Frühjahrsputz, weg mit dem Wintergrau, dem Staub der Kälte. Lassen Sie die Sonne in Ihr Herz und... Steinbock, 22. Dezember bis 20. Januar. Seien Sie nicht immer so ordentlich. Heute sollten Sie Ihre Wege abseits des Bürgersteigs suchen und das Unbekannte finden. Die ersten Sachen waren wirklich fast nur von innen. Dieses Verhältnis hat sich dann irgendwann umgekehrt zu dieser Sache, dass es dann irgendwann immer mehr wurde von außerhalb. Und es war, ist aber auch schon, solange wie ich die Silke kenne, waren da auch immer schon internationale Künstler. Da lief ein ganz großartiges Programm und da liefen dann teilweise auch Bands, die wir jetzt nicht mehr machen könnten, weil wir sie uns nicht leisten können. Eines Tages ein ganz aufgeregter Zettel mit rotem Filzer. Es sei ein Knusti am Telefon gewesen und habe unten von Hannover aus angerufen. Und auch eine Silke Armbricht oder so ähnlich habe recht herzliche Grüße ausrichten lassen und wissen wollen, nämlich ob ich etwas machen wolle, im Keller unten. Ich wüsste schon Bescheid. Ich wusste überhaupt nicht Bescheid. Es sei mal wieder ein bunter Abend fällig, es käme höchstwahrscheinlich auch ein gewisser Harald Sack Ziegler und man freue sich schon maßlos auf alles. Da würde nämlich mal wieder tüchtig was wackeln und Erdbeben müssen. Da stünden schon wieder jede Menge Gottesbeweise an. Man sei sich da ziemlich sicher. Ich solle mir sonst keine weiteren Sorgen machen, man würde schon zu feiern wissen und ordentlich saufen, bis die Schwarte krache. Und holla, es stünde sogar ein, wenn auch klägliches, Sümmchen an Vergütung bereit. Silke, stellte sich heraus, war ein Veranstaltungsort und keine Silke, eine Kellerlokalität. Und Knusti war Hans-Joachim Knust mit Programmvollmachten. Ich stieg hinab und dachte... Kapielski, alter Mann, musst du dich denn auf alles einlassen? musst du dich unter der Jugend in Partykellern tummeln, anstatt deinem Alter angemessen an honorigen Stammtischen konservativen Blödsinn von dir zu geben. Doch es passierte etwas Wunderbares. Die Kühle des Kellers senkte meinen Blutdruck. Ein junger Mensch stellte ohne Umstand Herrenhäuser in Flaschen vor mir auf. Ich labte mich und es wurde mir kommod und wohltemperiert ums Herz und mein Gemüt sprach freundlich an auf die lustige Gruft und ihre jugendlichen Bewohner. Alles wendete sich zum Guten. Derweil oben, im überirdischen Hannover, die Angestellten und sonstigen Arschgesichter durch die Affenhitze und ihre satanischen Einkaufszahlen latschten, um das darzustellen, was man gemeinhin Wirklichkeit nennt. Hier unten aber saßen Icke und Olle Knusti und der ganze verfluchte sonstige höchst integre Untergrund schön gemütlich auf bierfleckigen Polstermöbeln herum, prosteten einander tapfer zu und ließen die Arschgesichter oben Arschgesichter sein. Ich schlief am Lenkrad ein. Es folgte gegen Abend eine längere Phase köstlichster, turbulentester Nebelhaftigkeiten. Die Hannoveraner Kellerjugend entfaltete so etwas wie desto heftigste Kellerlochseligkeiten. Es gelang mir, Zusammenhängendes vorzutragen. Ein gewisser Harald Sackziegler war tatsächlich erschienen, musizierte auch betont infantil, aber gut. Oma kommt zu Besuch und schenkt mir einmal Buch. Und sind wir dann bei Oma zu Besuch, kriegt sie ein Riesenrätselbuch. Oma kommt zu Besuch und schenkt mir einmal Buch. Und sind wir dann bei Oma zu Besuch, kriegt sie ein Riesenrätselbuch. Zu Besuch und schenkt mir einmal Buch. Und sind wir dann bei Oma zu Besuch, kriegt sie ein Riesenrätselbuch. Statt Brezeln backen und Schnitzel braten, sitzt sie im Garten beim Rätselraten. Statt Brezeln zu backen und Schnitzel zu braten, sitzt sie im Garten beim Rätselraten. Hauptamtliche Brandschau in Hannover, Clubräume Verein Spontane Planung, Königsworter Straße 20, am 18. Februar 2010. Teilnehmer: Herr Vogt, Betreiber. Herr Brandes, Feuerwehr Hannover. Herr Krupp, Feuerwehr Hannover. Sehr geehrter Herr Vogt, bei der brandschutztechnischen Überprüfung im Rahmen der oben genannten hauptamtlichen Brandschau wurden Mängel festgestellt. Aufgrund der Paragraphen 23 und 30 des Niedersächsischen Brandschutzgesetzes fordern wir Sie auf, die notwendigen Maßnahmen zur Mängelbeseitigung auszuführen. Für Schäden, deren Ursache in der nicht durchgeführten Beseitigung der angegebenen Mängel liegen, können Sie haftbar gemacht werden. Für die einzelnen Maßnahmen zur Mängelbeseitigung gibt es gültige Rechtsvorschriften, die nach Terminabsprachen bei uns allen gesehen werden können. Hauptamtliche Brandschauen sind kostenpflichtig. Über die durchgeführte hauptamtliche Brandschau erhalten Sie einen gesonderten Kostenbescheid. Mit freundlichen Grüßen, der Oberbürgermeister. Mängelbericht als Anlage zum Schreiben vom 22. Februar 2010. Baulicher Brandschutz. Rettungswege. Der Veranstaltungsraum im Kellergeschoss verfügt nicht über die erforderlichen Rettungswege. Der erste Rettungsweg führt über eine marode Treppe in das Erdgeschoss, die nicht den Anforderungen notwendiger Treppen entspricht. Der zweite Rettungsweg wird zum Hofbereich geführt. Eine brandschutztechnische Abtrennung des Rettungsweges zum Kellerbereich des Wohngebäudes Königsworter Straße 20 ist nicht vorhanden. Stützen. Die tragenden Stützen der Decke im Kellergeschoss sind in ungeschützter Stahlkonstruktion ausgeführt und besitzen somit keinen Feuerwiderstand. Brandschutztüren. Die vorhandenen Brandschutztüren erfüllen durch Korrosion und sonstige Abnutzungen nicht mehr ihre raumabschließende Funktion. Technischer Brandschutz. Rettungswegekennzeichnung. Eine Rettungswegekennzeichnung ist nicht vorhanden. Allgemeines. Eine gültige Baugenehmigung für die jetzige Nutzung konnte von Ihnen nicht vorgelegt werden. Der Veranstaltungsraum im Kellergeschoss ist, wie vor Ort von Ihnen verbindlich zugesagt, nicht als Aufenthaltsraum zu nutzen. November 2011. Für die Jugendlichen, die können nicht mehr weiter so viel Party machen, Musik hören, Fernsehen gucken, für die Jugendlichen ist nicht gut. Die haben so viel Mühe gegeben da unten im Keller, dass die keine Schaden kriegen, die Jugendlichen. Aber der Stadt 20 Jahre später hat das gesperrt. Entweder jemand hat irgendwie Anzeige gemacht oder die Stadt selber irgendwie was später rausgekriegt haben, das weiß ich nicht. 22 Jahre, meine Kinder, wo hier reingekommen sind, nichts passiert, keine Schlägerei, gar nichts. Nachdem der Laden geschlossen wurde, haben wir halt überlegt, ja, das darf eigentlich nicht sterben. Wenn es nach dem alten Chef in Anführungszeichen gegangen wäre, hätte er gesagt, so, das ist jetzt das Zeichen, ne, wir hören auf. Und Pitt und ich haben uns dann halt überlegt, und mit den anderen auch zusammen, so, ne, dass es einfach total blöd wäre. Dann wäre so ein etwas, was über wirklich zwei Jahrzehnte da gewachsen ist. Das ist ja auch wirklich sehr selten, gerade in so Subkultur. Zusammenhängen. Das wäre dann, glaube ich, einfach in sich zusammengefallen, weil der Ort weg wäre und die Leute wären dann auch wirklich in alle Winde zerstreut. Und wir hatten uns dann eben entschieden, im kleineren Rahmen weiterzumachen. Und ganz viele von den jetzigen Aktivisten und jetzigen Stammgästen etc. waren auch früher eben schon bei Sicke Abricht aktiv. Also ich selber auch, jetzt nicht so lange, aber... Das war dann irgendwie... kam dann komischerweise durch diese Zwangssituation, dass sie uns den Keller einfach dicht gemacht haben und gesagt haben, so geht es nicht mehr. Es ist schade, dass es den Keller nicht mehr gibt, weil da auch wirklich super Sachen stattgefunden haben. Aber andererseits bin ich jetzt so unzufrieden auch nicht mit der Situation, wie wir sie jetzt haben. Mir persönlich gefällt das. Ich habe aber auch von anderen Leuten gehört, dass denen das nicht so gut passt. Es hat ja so was gewisses Akademisches, dass da wirklich dann sehr... also so Musik extrem konzentriert und ernsthaft wahrgenommen wird. Und Also dann wird während der Shows nicht gesprochen und so weiter. Und das war früher ein bisschen anders, ja. Da war es halt lauter und da wurde dann Bier getrunken, gequatscht während der Show. Und das ist jetzt eigentlich nicht mehr so. Ja, Oberdeck ist für mich irgendwie, klingt immer noch blöd. Das hat sich aus irgendeinem Grund durchgesetzt. Ich weiß auch nicht, wieso. Es ist da immer noch so irgendwie der Silkegeist. Der Keller ist wie unter so einer Grabplatte da unten immer noch so super, super konserviert. Ne? Und oben die Deko und sowas, das ist immer noch alles der alte Vorraum. Da, wo früher die Kasse war, ist jetzt die Bühne und die Sachen, die jetzt bei uns oben stattfinden, die hätten auch so bei Silke stattfinden können. Letztendlich der Antrieb, das Programm oder so, die Arbeitsweise und der Geist ist nach wie vor vergleichbar. Aus dem Oberdeck. Gastric Female Reflex. Mäher, 23. Juli bis 23. August. Sind die Sterne nur Nadelstiche im Mantel der Nacht? Finden Sie es heraus. Jungfrau, 24. August bis 23. September. Sie sind in dieser Woche etwas fantasielos. Trinken Sie mehr Wasser und schauen Sie weniger Fernsehen. Mir persönlich ist es eigentlich ziemlich wichtig, dass auch diese teilweise recht anspruchsvollen Darbietungen so ein bisschen aus diesem Elfenbeinturm herauszuholen und sehr, sehr direkt darzustellen. Und eben gerade dieses Abschreckende, was es vielleicht hat, wenn es im Sprengelmuseum oder sonst wo stattfindet, der ganzen Geschichte zu nehmen. Ich glaube nicht, dass man halt ein Experte sein muss oder Jazz studiert haben muss oder was weiß ich, um ein gutes Jazz- oder Impro-Konzert wertzuschätzen. Da gibt es ja teilweise so sehr falsche Ehrfurcht vor der großen Kunst oder was auch immer. Persönliches Highlight von mir war Ava oder Afa Mendoza. Das ist eine Gitarristin aus Oakland, die also meiner bescheidenen Meinung nach zu den besten Gitarristen überhaupt gehört, die derzeit auf dem Planeten rumlaufen. Und die hat dort einen Solo-Auftritt gemacht, der sehr stark Blues-orientiert war, kann man sagen. Thank you. Fische, 20. Februar bis 20. März. Hauen Sie sich mal wieder die Wampe voll und lassen Sie den lieben Gott einen guten Mann sein. Also wie ich informiert bin, am 1. Januar macht Dr. Proll da wieder Knusti seinen Neujahrsempfang. Das ist natürlich immer ein harter Termin, aber so, genau so will er das ja auch. Ne? Also vielleicht mal zur Entstehung, wie das Ganze kam. Es sind eigentlich zwei Wege. Zum einen wollten wir immer mal Musik machen für ganz viele Orgeln. Und zum anderen haben wir, ne, also ich hörte irgendwann ne, von dieser Halberstädter Orgel, wo halt dieses Stück läuft. Ja, es ging darum, am 1. Januar ein Stück von John Cage, und zwar dieses Stück As Slow As Possible, zu spielen. Und zwar mit einem Aufbau von etwa 25 Keyboards. Das ging von einem kleinen Casio bis zu einer großen Orgel und diversen Analog-Synthesizern. Und es gab sozusagen einen Dirigenten, der hatte die Noten des Stücks und hatte ein großes Keyboard, das von oben abgefilmt worden ist. Und das Ganze wurde dann projiziert auf eine Leinwand. Und der Dirigent hat dann jeweils, wenn ein neuer Akkord kam, den neuen Akkord gespielt. Und alle anderen Mitspieler an diesen 25 Keyboards haben halt auf die Leinwand geschaut und sich ein oder mehrere Töne ausgewählt und die dann gespielt. Und so haben wir dieses Stück As Slow As Possible, was in Halberstadt, ich glaube, in einem Zeitraum von 630 irgendwas Jahren gespielt wird, haben wir dann in 2 Stunden gespielt. Halt tatsächlich auch versucht, dass jedes einzelne Keyboard seinen eigenen Lautsprecher hatte. Manche hatten halt eingebaute Lautsprecher und ansonsten haben wir sehr viel kleine Gitarrenverstärker und sowas verwendet oder irgendwelche Ghetto-Blaster, dass man wirklich einen 25-Kanal-Sound im Raum hatte. Es kamen noch Leute, die meinten, nee, wir wollten nur zuhören. Ne? Und dann habe ich doch gesagt, zuhören ist kein Problem. Also das widerspricht sich ja in keinster Weise. Auch zu spielen und zuzuhören. Auf einmal waren alle, die erst nicht wollten, waren auf einmal doch Musiker. gibt ja so eine naja, Originalaufnahme. Es gibt das, wo das Profis machen. Und ich muss sagen, diese Aufnahme finde ich ziemlich anstrengend, weil dann so zack, fertig. Ne? Und dann stehen die Töne halt minutenlang oder an der Orgel halt jahrelang. Ne? Aber dadurch, dass sich da halt erstmal alle, wenn man den Weg so hört, sich alle finden, ist das eigentlich ja, viel lebendiger, ne? Und spannender zu hören, für mich jedenfalls. Was wir auch noch vorhaben, uns in Halberstadt mit den Aufnahmen, die wir jetzt haben, uns zu bewerben. Praktisch an dem Ort. Das Stück hat ja auch Pausen. Ne? Ganz offizielle Pausen. Und da könnte man, ich weiß nicht, wann der nächste Tonwechsel ist. Oder wir könnten auch einfach komplett hinreißen mit unserem ganzen Krempel. Halberstadt Rock. Ja. Ich glaube, John Cage hätte viel Spaß. Ja. So, eine Sache möchte ich noch sagen. Was, der hat sowieso eine Menge Spaß gehabt. Was musikalisch. Das ist dann das Gute an den Sachen, wenn sie so lange dauern. Dieses Prozesshafte bildet sich dann da ab und dieses Historische, dieses Gewachsene und so weiter, das ist dann eins zu eins nachlesbar. Wenn man das jetzt mit Clubs oder mit der Clubszene vergleicht, wie es in Berlin war oder wie es immer so ist, wenn irgendwo am besten ganze Systeme stürzen oder so, wenn irgendwo Brachflächen plötzlich existieren und das dann exzessiv genutzt wird, wo dann die Lebensdauer der einzelnen Projekte extrem kurz ist, ne, dann hat das auch eine unglaubliche Wucht, eine unglaubliche Vielfalt. Ist aber was anderes. Also das sind dann so wirklich so Dinger, die dann so ein paar Monate lang total durchballern und dann aber auch zu Ende sind. Und dann gibt es woanders schon wieder was Neues oder zwei neue Sachen. Aber was wir machen, ist eben dieses Dauerkonzept. Also ich hätte mich immer gefreut, wenn es noch so ein ähnliches Ding nochmal woanders aufgepoppt wäre. Ne? Hat sich aber so nicht entwickelt. Und die haben natürlich auch nicht mehr so gute Voraussetzungen wie Anfang der 90er. Die haben keine Zeit mehr, die werden durch ihr Studium gepeitscht und so und haben genug damit zu tun, überhaupt erstmal ihren Arsch finanziell über Wasser zu halten oder leisten sich den Luxus dann nicht mehr so einfach. Und das sind gesellschaftliche Zwänge, die dann schon auch spürbar werden an so einem Projekt. Es gibt jetzt nur noch wenige, die so überhaupt noch denken, so sagen, ey, pff, interessiert mich nicht, ich mache erstmal das, worauf ich Bock habe. Lässt sich nicht totkriegen, egal wie beschissen die Verhältnisse sind. Es gibt immer wieder Leute, die da eben keinen Bock drauf haben, die da nicht mitmachen, ne, und sagen, das geht so nicht. Ich will jetzt, ich kann gar nicht anders. Ich muss versuchen, mir da irgendwie einen Weg zu suchen, wie ich mich da ausdrücken kann, wie ich mich da unterbringen kann und so. Wie ich experimentieren kann, wie ich mir freie Räume suche und so. Das ist anstrengender geworden, aber das ist nicht auszurotten, der Geist. Und das ist das Gute dabei. Und Kunstfimmel im Oberdeck Hannover. Ein Feature von Sebastian Kunas, Nicolas Schneider und Nadine Grobeis. Mit Musik aus dem Oberdeck und dem Nachlass von Silke Arp Bricht. Sowie Texten von Michael Bruns und Thomas Kapielski. Es sprachen Fabian Simon und Jana-Maria Stahl. Redaktion: Matthias Meyer und das Intona Rumore Seminar der Universität Hildesheim. Vielen Dank an Pitt Noack und Michael Bruns sowie Kimberly Clark und Dr. Hans-Joachim Proll für die Horoskope und alles. www.picknickamwegesrand.de Schütze, 23. November bis 21. Dezember. Ihr Gewissen plagt Sie. Hören Sie auf Ihre innere Stimme und gehen Sie mal wieder unter Menschen. Es gibt immer einen Ort, an dem man sagt: Willkommen an Bord.